Sonne bis der Regen. Es gibt nichts, was dich am Boden hält, denn du weißt dich zu bewegen und dein Lächeln verzaubert die Welt. Ja, sie liegen dir zu Füßen, dein Gesicht kennt bald die ganze Welt. Ihren Alltag zu versüßen ist die Bestimmung, dein Leben was zählt. Ja, du bist jung und du genießt das Geld, denn es gibt nichts umsonst auf dieser Welt. Jetzt suchst du Liebe und du weißt nicht, wie es geht. Herzlich willkommen in der Realität. Du hast 100.000 Freunde, aber oft fühlst du dich so allein. Du erfüllst dir deine Träume in einer Welt voll Schein und voll Sein. Du wirst verehrt von fast schon jedem Mann. Ist sicher gut, wenn man sich's aussuchen kann. Doch manchmal liegst du da und bist vor Tränen Schein. Ständig begehrt und doch so allein. Hat dein Leben dich verpasst? Erst wenn jeder dich vergisst, dann siehst du, was wirklich wichtig ist. Schau in den Spiegel, sieh dich an und vergiss nicht, wer du warst. Lass alles los, lass alles los. Ja, du bist jung und du genießt das Geld, denn es gibt nichts umsonst auf dieser Welt. Jetzt suchst du Liebe und du weißt nicht, wie es geht. Oh, du wirst verehrt von fast schon jedem Mann. Ist sicher gut, wenn man sich ersuchen kann. Doch manchmal liegst du da und wirst vor Tränen schreien. Doch so allein.